Schillers Briefwechsel mit Körner, Teil 1, Gohlis, 6. September 1785. Endlich einmal wieder einen Brief. Es ist der erste, den ich seit meiner Zurückkunft von Hubertusburg schreibe, und der muss notwendigerweise an euch sein. Huber wird dich, liebster Körner, meinen Unfall haben wissen lassen. Kurz vor Stötteritz bin ich gestürzt und habe die rechte Hand gequetscht. Mir war ein bisschen bange für Folgen, doch hoffe ich nun das Beste, und ein kleines Überbleibsel an der Hand soll mir herzlich lieb sein, weil es mich mein Leben lang an deinen glücklichen Einzug in Dresden erinnert. Und was wären unsere Freuden, wenn sie uns nicht auch etwas kosteten? Du und deine liebe gute Minna sind jetzt so glücklich, dass ich fürchten möchte, der gütigen Vorsicht durch meine Wünsche ins Amt zu greifen, die sich aus der Verschönerung eurer Existenz das süßeste Geschäft gemacht hat. Lebet ewig so, und der letzte eurer Tage sei so schön, so entzückend als der Brautmorgen. Mein bisheriges Dasein in Gohlis war einsiedlerisch, traurig und leer. Die Natur selbst war nicht mehr schön, düstere, feindselige Herbst. Tage mussten sich mit eurem Abschiede verschwören, mir den Aufenthalt hier schmerzlicher und schwerer zu machen. Was soll ich denn auch hier? Ich gehe an den vorigen Tummelplätzen meiner Freude wie der Reisende an den Ruinen Griechenlands, schwermütig und still vorüber. Nur das Vergangene macht mir sie teuer. Ich sehe nichts mehr darin als das, was sie mir gewesen waren. Die ganze Gegend da herum liegt da wie ein angeputzter Leichnam auf dem Paradebette. Die Seele ist dahin. Hubers Angelegenheit verzögert sich allzu sehr für meine Wünsche. Ich kann es unmöglich mehr abwarten. Ich muß zu euch, und auch meine Geschäfte fordern Ruhe, Muße und Laune. In eurem Zirkel allein kann ich sie finden. Schreibe mir, bester Körner, mit dem ersten Posttag nur in 2 Zeilen, ob ich kommen kann und darf. Deine liebe Minna und das gute Dorchen bitte ich gar schön, die notwendigen Möble in unser Logis schaffen zu lassen. Beide wissen schon, was ich brauche. Wenn du mir schreibst, so bezeichne mir den Namen meines Hauses, dass ich allenfalls den Koffer gleich dahin abgehen lassen kann. Meine Hand zittert noch so sehr, dass ich zweifle, ob du meine Schreiberei wirst lesen können. Dieser Tage habe ich einen Sekretär im Hause, dem ich den Fiesco nach der Veränderung für das Theater diktiere. Übermorgen, in 14 Tagen, wird er hier gegeben, aber unmöglich kann ich ihn abwarten. Schreibe mir nur mit dem Baldigsten. Lebe wohl, Bester. Das Schreiben wird mir noch sauer. 10 Milliarden Mal empfiehl mich den beiden. Ich bin ewig der Deinige. S.